Umsetzung des strategischen Plans. Natürlich beginnt jeder strategische Plan mit dem Kunden. In einem engeren Sinn gibt es in Organisationen überhaupt nur zwei Rollen, Kunden und Zulieferer. Jeder erfüllt beide Rollen zugleich, ob nun innerhalb der Organisation oder außerhalb von ihr. Jeder bedeutet alle in der Lieferkette, die das Endprodukt ihrer Organisation möglich machen. Die Kapitalgeber, die Ideenlieferanten, diejenigen, die die Arbeit machen, jene, die das Material liefern, die Familien, die die Beschäftigten unterstützen und die Gemeinde und Umgebung, die die ganze Lieferkette zulassen und fördern. Die unverzichtbare Grundlage guter Geschäfte ist also die Qualität der Beziehung zwischen Kunde und Lieferant. Sie, der Lieferant, verkaufen ihren vielen verschiedenen Kunden nicht nur Produkte und Dienstleistungen. In Wirklichkeit verkaufen sie ihnen über ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für ihre Probleme. Damit sie diese Probleme wirklich auf eine Weise lösen können, die nicht nur ein oberflächliches Kopftätscheln ist, müssen sie die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppen richtig gut verstehen. Sie müssen wissen, was diesen Leuten am wichtigsten ist, sodass ihnen eine sinnvolle strategische Planung möglich ist. Bei diesem Planungsprozess werden die Werte zu Prioritäten, da prinzipienbasierte Werte sich nicht ändern. Die Kunden werden sich ändern, und dann muss die Strategie angepasst werden. Wenn ihre Werte jedoch in zeitlosen Prinzipien verankert sind, gibt ihnen das während all der unvermeidlichen Veränderungen sicheren Halt. Woran können Sie erkennen, ob Ihr Leitbild und Ihr strategischer Plan gut sind? Der Prüfstein ist die Frage, ob Sie damit alle Personen auf allen Ebenen Ihrer Organisation erreichen und Sie in die Lage versetzen können, zu beschreiben, wie Ihre Arbeit zu dem strategischen Plan beiträgt und in Übereinstimmung mit den Schlüsselwerten steht. Um die Kompassmetapher zu benutzen, jeder muss wissen, wo Norden liegt und wie sein Beitrag die Organisation in die richtige Richtung bewegt. Wenn alle in der Organisation das Leitbild und den strategischen Plan aus tiefstem Herzen teilen, durch Identifikation oder durch Einbeziehung, ist die Schlacht schon halb gewonnen, da die mentale, emotionale und spirituelle Schöpfung stattgefunden hat. Die physische Schöpfung folgt als nächster Schritt. Dabei geht es dann um die Umsetzung der Strategie. Man muss dafür sorgen, dass es passiert. Man muss machen, produzieren, ausrichten, befähigen. Das bedeutet, Sie müssen die nötigen Strukturen etablieren, den richtigen Leuten die richtigen Aufgaben übertragen, sie mit dem richtigen Werkzeug ausstatten, ihnen die richtige Unterstützung zuteil werden lassen und ihnen dann den Weg freigeben und ihnen jede gewünschte Hilfe gewähren. Alle Teile der Organisation, jeder Ausschuss, jede Abteilung, jedes Team und jedes Projekt müssen diesen zweifachen Schöpfungsprozess durchlaufen. Erst den mentalen, dann den physischen. Die Bauzeichnung und den Bau, die Komposition der Musik und ihr Spielen. Alles wird zweimal erschaffen. Die gemeinsame Visionsentwicklung ist die erste Schöpfung. Dabei wird der strategische Plan festgelegt, durch den die Dinge physisch, wirklich, real gemacht werden sollen. Falls dieser Prozess gut durchgeführt wird und es aufgrund der ihm vorausgehenden Identifikation und Einbeziehung eine tiefe emotionale Verbindung zu ihm gibt, werden Sie, wenn das nötig ist, in der ganzen Organisation enorme Kostensenkungen erreichen können. Nicht nur der Einzelne wird von der Erledigung dringender, aber nicht wichtiger Dinge aufgezehrt, sondern auch die Organisation. Die Kultur entwickelt ein Eigenleben. Eben deshalb müssen Sie ständig den Gesamtzweck, die Werte und den Strategieplan benutzen, um einen Fokus und eine Grundlage für alle anderen Entscheidungen, die Sie treffen, zu erzeugen. Dadurch werden Sie auch den Mut bekommen, Hobbys in Ihrer Organisation, die für deren Kernzweck nicht zentral sind, aufzugeben und nicht wieder in sie zu verfallen. Einer der größten Herausforderungen, vor denen die Führungskräfte in Organisationen stehen, ist das Herunterbrechen und Übersetzen der Vision der Organisation aus 10.000 Metern in konkretes, direkt an den übergeordneten Zielen ausgerichtetes Verhalten der Mitarbeiter an der Basis. Selbst wenn diese in die Entwicklung des Leitbilds und den Prozess der strategischen Planung einbezogen waren, ist es nicht leicht, beides dorthin zu bringen, wo die PS auf die Straße gebracht werden. Wir könnten viel produktiver sein, wenn wir es schaffen würden, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Dingen arbeiten, an den wenigen Projekten und Zielen, die letztlich am wichtigsten sind. Genau das aber ist gewöhnlich das Problem. Unsere strategischen Pläne sind oft zu groß und zu verschwommen, und die Führungskräfte versäumen es, die Strategie in ein paar entscheidende Ziele zu übersetzen, die kurzfristig erreicht werden müssen. Ebenso problematisch ist es, wenn Strategien in 8, 11 oder gar 15 neue entscheidende Ziele übersetzt werden, denn eine Fokussierung auf so viele Prioritäten ist realistischerweise nicht machbar. Wenn man zu viele Top-Prioritäten hat, hat man in Wirklichkeit überhaupt keine. Für die strategischen Ziele gilt: Es dürfen nur wenige sein. Sie müssen nach der Priorität geordnet werden, messbar sein und in einem überzeugenden Scoreboard, Ergebnistabelle, dargestellt werden, damit jeder genau weiß, wie sie aussehen und wie sie erreicht werden. Wie Sie Ihr Team und Ihre Organisation auf die wenigen absolut wichtigen Ziele fokussieren können und warum ein überzeugendes Messsystem und ein passendes Scoreboard unbedingt nötig sind, werde ich in den späteren Kapiteln noch ausführlich besprechen. Damit eine Umgebung mit klarer Fokussierung und Teamarbeit von oben nach unten geschaffen werden kann, müssen die Mitarbeiter wissen, was die höchsten Prioritäten sind, sich ihnen verschreiben, sie in spezifische Aktionen übersetzen, die Disziplin aufbringen, auf Kurs zu bleiben, sich gegenseitig vertrauen und effektiv zusammenarbeiten. Unglücklicherweise wissen die meisten Leute aber nicht, wo sie ihre Zeit und Energie konzentrieren sollen, da die Top-Prioritäten nicht klar identifiziert und kommuniziert und nicht durch ein überzeugendes Scoreboard gemessen werden. Selbst wenn all das geschehen ist, können die Leute die Vision der Organisation meist nicht umsetzen, solange sie nicht das Gefühl haben, Mitbesitzer zu sein, der Strategie nicht zustimmen, widerstreitende Prioritäten präsentiert bekommen oder die Verbindung zwischen ihren eigenen Aufgaben und der Vision nicht sehen können. Dann wird die Teamarbeit durch geringes Vertrauen, Verleumdungen, schlechte Systeme und Prozesse oder zu viele Hindernisse für Aktionen gefährdet. Es muss den Organisationen gelingen, das Gefühl einer gemeinsamen Mission hervorzurufen, sodass jeder das große Warum und Wer kennt und Leidenschaft dafür entwickelt. Außerdem brauchen sie eine klar an den übergeordneten Zielen ausgerichtete Strategie, wie und wann, damit die Abteilung, die Teams und jeder Einzelne ständig auf ihre Ziele fokussiert sind und die Leute für die wenigen höchsten Prioritäten der Organisation verantwortlich sind. Solche Organisationen finden ihre innere Stimme und bauen eine starke, prinzipienzentrierte Kultur auf. Um ein Bild aus dem Bergbau zu benutzen, das ist die Hauptader der gemeinsamen Kursbestimmung.